Die Bundesregierung macht die Staatsgelder zur Rettung von Arcandor davon abhängig, ob der Konzern wirklich durch die Wirtschafts- und Finanzkrise in Schwierigkeiten geraten ist oder ob die Geschäfte schon vorher schlecht liefen. Deutsche Wirtschaftsprüfer sehen dies so. Dessen ungeachtet hat man in Brüssel bei der Europäischen Kommission anfragen lassen, wie dort die Lage beurteilt wird. Und die Antwort, so Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg, könnte eindeutiger nicht sein. Der 1. Juli 2008 ist der Stichtag. Unternehmen, die damals schon kränkelten, soll auch über das Kredit- und Bürgschaftsprogramm des Bundes nicht geholfen werden. Wir haben heute eine sehr klare Ansage aus Brüssel bekommen, dass Arcandor bereits zum 1. Juli 2008 ein Unternehmen in Schwierigkeiten war. Diese negative Grundvoraussetzung ist eine, die es dem Unternehmen Arcandor grundsätzlich versperren würde, den Weg über den Deutschlandfonds für Garantien, Bürgschaften oder Kredite zu gehen. SPD-Chef Franz Müntefering setzt sich dagegen dafür ein, Arcandor in jedem Fall unter die Arme zu greifen, bis der Konzern sich wieder stabilisiert hat. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer geht noch weiter. Er will das Brüsseler Votum so nicht akzeptieren. Sein Parteifreund Guttenberg bleibt dabei. Nach dem Gespräch mit der EU-Wettbewerbskommissarin Nelly Kroes gibt es keinen Zweifel mehr, dass bei Arcandor Fehler gemacht wurden, die mit der Finanzkrise nichts zu tun haben. Die Kommissarin war eindeutig in ihrer Stellungnahme mir gegenüber. Die Kommissarin hat festgestellt, dass sie keinen Weg sieht, um dieses Faktum Unternehmen in Schwierigkeiten in irgendeiner Weise abdämpfen zu können. Der Fall von Arcandor unterscheidet sich, Bundesfinanzminister Peer Steinbrück zufolge, grundsätzlich von dem des sich gerade in Rettung befindlichen Opel-Konzerns. Es gibt keine Investoren, die einsteigen würden. Außerdem sind die Eigentümer in der Pflicht. Die Familie Schickedanz hält gemeinsam mit der Privatbank Saal-Oppenheim 60% der Anteile. Und trotzdem habe Arcandor ein Recht auf sorgfältige Prüfung seiner Anträge. Gerade dazu, das Instrumentarium, das wir haben, nicht von vornherein auszuschließen. Wir wissen, es gibt eine Reihe von Großaktionären, die, wie ich glaube, nach wie vor in der Verantwortung sind. Es geht um die Frage, welche Sicherheiten bereitgestellt werden könnten. Es geht um die Frage, ob es noch Vermögensteile gibt, die gegebenenfalls veräußert werden könnten oder ob die verpfändet sind. Dies sind alles Fragen, die geprüft werden müssen. Und ich bin eher bekümmert darüber, wie viele Vorabfestlegungen es gibt. Gemeint ist ohne Zweifel der Standpunkt von Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg, der Hilfen über den Deutschlandfonds ausschließt und damit die Verhandlungen in eine gewisse Richtung zu lenken versuche. Steinbrück verweist mit festem Blick auf die 50.000 gefährdeten Arbeitsplätze darauf, dass die Konjunkturprogramme und Rettungspakete doch für irgendetwas gut sein müssen. Wir haben ja nicht umsonst ein 100 Milliarden Garantieprogramm beim Bundeswirtschaftsminister eingerichtet und wir haben auch nicht bei der KfW umsonst ein Kredit- und Verbürgungsprogramm, insbesondere für den Mittelstand, in Gang gesetzt. Insofern wundert mich manche gelegentliche ordnungspolitische Aufgeregtheit, dass nun die damit verbundenen Instrumente nicht einfach genutzt werden dürfen. Sie sind ja geradezu da, um in dieser schwersten Wirtschaftskrise, die wir seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland haben, auch genutzt zu werden. Arcandor bleibt nun die Möglichkeit, bei der Europäischen Union Rettungsbeihilfe zu beantragen. Die wäre aber an strenge Auflagen gebunden, etwa an eine Kapazitätsreduzierung von 30%, was eine hohe Zahl von Arbeitsplätzen kosten würde. Glaubt man Presseberichten, dann sind Arcandors Aktionäre mittlerweile bereit, einen höheren Eigenanteil zu leisten. Und SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier sagte, die Beschäftigten bei Karstadt und Quelle hätten es nicht verdient, dass an ihnen ein ordnungspolitisches Exempel statuiert werde.